Ein Mann aus dem Stamme Levis aber heiratete die Tochter Levis. Da wurde die Frau schwanger und gebar einen Sohn. Als sie nun sah, dass er stattlich war, verheimlichte sie ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, holte sie für ihn ein Kästen aus Papyrusschilf, verpichte es mit Asphalt und Pech und setzte es, nachdem sie das Kind hineingelegt hatte, in Schilf am Ufer des Nils. Seine Schwester aber passte nicht weit davon auf, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao an den Nil, um zu baden. Während nun ihre Begleiterinnen am Ufer des Nils entlang gingen, erblickte sie zwischen dem Röhricht das Kästchen, da schickte sie ihre Sklavin hin und ließ es holen. Als sie es nun öffnete, war ein weinender Knabe darin. Sie aber fühlte Mitleid mit ihm, denn sie dachte, es wird einer von den Knaben der Hebräer sein. Da fragte seine Schwester die Tochter des Pharao, soll ich etwa hingehen und dir eine Amme hebräischer Abkunft herbeirufen, damit sie dir das Knäblein säuge? Die Tochter des Pharao erwiderte, ja, geh. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Knäbleins herbei. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, wenn du dieses Knäblein mitnimmst und es für mich säugst, so will ich dir den Lohn dafür bezahlen. Da nahm das Weib das Knäblein und säugte es. Als aber der Knabe herangewachsen war, brachte sie ihn der Tochter des Pharao, und sie nahm ihn als Sohn an und gab ihm den Namen Mose. Denn sie sagte, aus dem Wasser habe ich ihn ja gezogen. Zu jener Zeit aber begab sich einst Mose, als er herangewachsen war, zu seinen Volksgenossen hinaus und sah, wie sie Frondienste leisten mussten, da bemerkte er, wie ein Ägypter einen Hebräer, einen seiner Volksgenossen, schlug. Da wandte er sich nach allen Seiten um, und wie er sah, dass niemand zugegen war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Am folgenden Tag ging er wieder hinaus. Da traf er 2 Hebräer im Streit miteinander. Da fragte er den, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Genossen? Der aber sprach, wer hat dich zum Herrn und Richter über uns bestellt? Gedenkst du mich etwa auch totzuschlagen, wie du den Ägypter totgeschlagen hast? Da bekam Mose Angst, denn er sagte sich, so ist also die Sache doch ruchbar geworden. Aber auch der Pharao hörte von der Sache, da trachtete er danach, Mose umbringen zu lassen. Mose jedoch ergriff die Flucht vor dem Pharao und begab sich nach dem Lande der Midianiter. Dort setzte er sich an den Brunnen. Der Priester der Midianiter aber hatte 7 Töchter, die kamen herbei und wollten Wasser schöpfen und die Tränkrinnen füllen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Aber die Hirten kamen herzu und drängten sie auf die Seite. Da stand Mose auf, unterstützte sie und verschaffte ihren Schafen zu trinken. Als sie nun zu ihrem Vater Regel kamen, fragte er sie, warum kommt ihr denn heute so früh? Sie erwiderten, ein Mann aus Ägypten hat uns vor den Hirten in Schutz genommen, dazu hat er uns sogar Wasser geschöpft und die Schafe getränkt. Da sagte er zu seinen Töchtern, wo ist er denn? Warum habt ihr den Mann dort stehen lassen? Ladet ihn doch ein zur Mahlzeit. Mose aber entschloss sich, bei dem Manne zu bleiben, und er gab Mose seine Tochter Zipora zum Weibe. Die gebar einen Sohn, den nannte er Gersom, denn er sprach, ein Fremdling bin ich geworden in einem fremden Lande. Da ereignete es sich lange Zeit hernach, dass der König von Ägypten starb. Da seufzten die Israeliten unter der schweren Arbeit und schrien laut auf, so dass ihr Ruf um Befreiung von der schweren Arbeit zu Gott drang. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott schaute auf die Israeliten und offenbarte sich ihnen.